ein fröhliches Beisammensein. Ich werde den Blumenkohl tranchieren und fair verteilen, so dass ein jeder sich daran laben kann. So lasset uns einen Toast aussprechen für diese schmackhafte Köstlichkeit. Ob Blumenkohl im Bierteig oder im Salat, gegart, geröstet oder als Brotaufstrich, vielfältig zubereitet und abgeschmeckt, ist sehr gesund und auch leicht verdaulich. Eine Wohltat für Geist und Seele. Das kann nur ein frischer Blumenkohl, Blumenkohl, Blumenkohl, Blumenkohl, Blumenkohl, frischer Blumenkohl. Hast du kein Blumenkohl, dann hast du ein Problem. Dein Kohlenisfaktor liegt bei minus 13. Nun lauf schnell los und such den Dealer des Vertrauens. Kauf Blumenkohl für einen guten Kurs. Und pass auf, lass dich nicht erwischen. 3 Gramm bringen 10 Jahre Zucht aus. Und Elektroschocks, du Menschenfeind, das alles nur wegen.